am Wolfgangsee, das schafft man für die Ehre, als studentische Aushilfskraft auf einer Galeere. Man rudert gern mit Taktgefühl, der Obermacht die Kehre, in Birnbach am Staffelsee auf einer Galeere. In Birnbach am Bodensee, da wachsen keine Birnen, doch hat man dort allseits bekannt die allerschönsten Dirnen. Die findet man hübsch aufgereiht, man sieht sie allenthalben. In Birnbach am Ammersee gibt's tolle Bordsteinschwalben. In Birnbach am Plattensee, da pflückt man gerne Quitten und schaut dabei der Nachbarin von oben auf den Garten. Dort wachsen schöne Blümelein, man wird sie gerne pflücken. In Birnbach am Pombachsee möchte ich mich mal bücken. In Birnbach am Fichtelsee, da wachsen große Pflaumen und kleine Kinder lutschen sich auch gerne mal am Daumen. Dort badet man auch feiertags in gelben Badehosen. In Birnbach am Altmühlsee, da sieht man oft Franzosen. In Birnbach am Walchensee, da kann man prima feiern und nach dem 10. Bieren schnell mal in die Pfütze reihen. Man sieht es nicht, es stört auch kaum, dort wohnen lauter Franken. In Birnbach am Hackersee war ich noch nie tanken. Du, sag mal, der Text macht doch wieder überhaupt keinen Sinn, oder? Der ist aber normal, glaube ich, bei den Lenoir. Aber ich dachte, wir hätten da noch ein Refrain gehabt. Ein Refrain? Ja, so ein Refrain von so, ja. Ja, scroll da mal runter. Warte mal. Vielleicht kommt da noch was. Nee, da kommt nix. Wie, da kommt nix? Mal gucken gleich. Naja. Was ging es nochmal? Oh Mann, das ist...